Gott, du da musst die scheiß Tabletten an. Schöne Textschlampe. Das ist eine schöne Textschlampe. Tue ich mir nicht mehr an. Was, hier auf dem Armaturenbrett? Ja, ich brauche jetzt sofort... Das würde ich wirklich nicht. Husch, husch, gib's doch. Warte, lass mich mitkommen. Es ist bestimmt sehr zuträglich, wenn ich dir zur Seite stehe, wenn es zu einer Rede kommt. Ich geh heute auf den Feld, ich werde... aus dem Kopf, ich mach dich kaputt, du guckst dich nur an, doch ich mach dich schuss. Just